Jakobus Kapitel 2. Liebe Brüder, haltet nicht dafür, dass der Glaube an Jesum Christum, unseren Herrn der Herrlichkeit, Ansehen der Person leide. Denn so in eure Versammlung käme ein Mann mit einem güldenen Ringe und mit einem herrlichen Kleide, es käme aber auch ein Armer mit einem unsauberen Kleide, und ihr sehet auf den, der das herrliche Kleid träget, und sprächet zu ihm, setze du dich her aufs Beste und spräche zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich her zu meinen Füßen, und bedenket es nicht recht, sondern ihr werdet Richter und machet bösen Unterschied. Höre zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählet die Armen auf dieser Welt, die am Glauben reich sind und Erben des Reichs, welches er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre getan. Sind nicht die Reichen die, die Gewalt an euch üben und ziehen euch vor Gericht? Verlästen sie nicht den guten Namen, davon ihr genannt seid? So ihr das königliche Gesetz vollendet nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. So ihr aber die Person ansehet, tut ihr Sünde und werdet gestraft vom Gesetz als die Übertreter. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündiget an einem, der ist's ganz schuldig. Denn der da gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. So du nun nicht Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Also redet und also tut, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Es wird aber ein unbarmherzig Gericht über den gehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Und die Barmherzigkeit rühmet sich wieder das Gericht. Was hilft's, liebe Brüder, so jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch die Werke nicht? Kann auch der Glaube ihn selig machen? So aber ein Bruder oder Schwester bloß wäre und Mangel hätte der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, Gott berate euch, wärmet euch und sättiget euch, gäbet ihnen aber nicht, was des Leibes Notdurft ist, was hülfe ihnen das? Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot an ihm selber. Aber es möchte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke, zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken, so will ich auch meinen Glauben dir zeigen mit meinen Werken. Du glaubest, dass ein einiger Gott ist, du tust wohl daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du aber wissen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot sei? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerecht worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehest du, dass der Glaube mitgewirket hat an seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen worden. Und ist die Schrift erfüllet, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubet und ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und ist ein Freund Gottes geheißen. So sehet ihr nun, dass der Mensch durch die Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Desselbigen gleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch die Werke gerecht worden, da sie die Boten aufnahm und ließ sie einen anderen Weg hinaus? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also auch der Glaube ohne Werke ist tot.